Sie hören heute Abend, meine Damen und Herren, innerhalb unserer Reihe Hörspielpreise eines der beliebtesten Stücke des Hörspielmachers Alfred Behrens, der elektronische Playboy. Für sein Schaffen im Genre des Hörspiels wurde ihm 1987 der Frankfurter Hörspielpreis verliehen. Der 1944 in Hamburg geborene Autor studierte zuerst an der Akademie für Druck, Grafik und Werbung in Berlin. Schon früh hat er mit seinem alten Grundig-Tonbandgerät während seiner Schul- und Lehrzeit zum Verlagskaufmann mit Hörspielereien begonnen. Ab 1967 arbeitete Alfred Behrens als Übersetzer und Sprecher für die BBC in London. Bis 1971 war er freier Kulturkorrespondent verschiedener bundesdeutscher Rundfunkanstalten, schrieb das erste Drehbuch und das erste Hörspiel. Eine Begegnung mit den Werken von Barry Barmensch verlockte ihn zum ersten O-Ton-Projekt über die Büroangestelltenwelt. Also manchmal hat man Tage, die sind wie Gummi. Urgesendet vom Südwestfunk 1969. Bis heute sind aus diesen Anfängen über 30 Hörspiele, 8 Filme und 4 Bücher entstanden. Das 52 Minuten lange Hörspiel Der elektronische Playboy, das wir heute Abend als Übernahme einer Produktion des Senders Freies Berlin aus dem Jahr 1984 senden, bei dem der Autor selbst Regie führte, entwirft ein realistisches Bild unserer Medienzukunft. Der elektronische Playboy. Ein Hörspiel von Alfred Behrens. Liegen jeden Morgen nach dem Aufwachen eine halbe, eine ganze Stunde lang bewegungsunfähig im Bett und zweifle an allem, was mir tagsüber wichtig, vernünftig, wohlüberlegt erscheint. Sehe nichts als Fehlentscheidungen, Fehlplanungen, falsche Weichenstellungen. Bin dabei weder fähig aufzustehen noch wieder einzuschlafen. Liege da wie mit einer Riesenzwecke auf meiner Matratze gepinnt und durch leider eine Art existenzieller Unentschlossenheit. Einen Aggregatzustand, von dem ich jeden Tag befürchte, dass er die Voranzeige einer irgendwann unweigerlich eintretenden schweren psychischen Dekompensation darstellen könnte. Am Fenster seines Büros, missmutig in den trübe, verhangenen Himmel blickend, Dr. Klaus Kaltenbrunner, Gründer und Leiter des Instituts für Markt- und Produktstudien, IFM. Das Institut befindet sich in Hamburg-Altona, in einem umgebauten Fabrikgebäude, direkt am Autobahnzubringer Beringstraße, keine 1000 Meter entfernt von der Auffahrt Othmarschen. Roter Backstein, weiß gestrichene Metallsprossenfenster, auf dem Fabrikhof grüner englischer Rasen, Tische, Sessel und Bänke aus massivem Holz. Überzogen von einer halb weggetrockneten Schicht kleiner Regentropfen, Überbleibsel des letzten Schauers. Kaltenbrunner hat Probleme. Er ist stecken geblieben in einem Text, den er längst fertig haben wollte. Er steht am Fenster und verflucht die Wolken, verflucht den ganzen verregneten Sommer, die norddeutsche Tiefebene, sich selbst, seine gottverdammte Abhängigkeit vom Wetter. Jeden Morgen, wenn er aufsteht, gilt sein erster Blick dem Himmel. Scheint die Sonne, ist alles in Ordnung. Scheint sie nicht, beginnt der Tag depressiv. Kaltenbrunner träumt davon, den Kampf aufzunehmen gegen das Wetter, ihn gnadenlos und unerbittlich zu führen, um zu siegen. Kaltenbrunner kann keine Tiefausläufer mehr sehen. Er möchte endlich das Zentrum eines stabilen Azorenhochs über Hamburg festzurren. Die Erfindung der Wirklichkeit. Ziel dieser Projektstudie im Auftrag des Bundesverbands der Zeitungs- und Zeitschriftenverleger ist es, in einer vergleichenden Untersuchung des US-amerikanischen und des bundesdeutschen Medienmarktes zu ermitteln, welche Chancen ein privates Verlegerfernsehen hätte, sich durchzusetzen gegen die drei etablierten öffentlich-rechtlichen Kanäle. Zu diesem Zweck hat das Institut für Markt- und Produktstudien einerseits unter einer Auswahl repräsentativer westdeutscher TV-Verbraucher intensive Tiefeninterviews durchgeführt, andererseits sowohl an der Ostküste als auch an der Westküste der Vereinigten Staaten eine detaillierte Programmbeobachtung vorgenommen. Als Resultat der Programmanalyse lässt sich ein Hauptergebnis herausstellen. Doppelpunkt. Die Fiktionalisierung der Wirklichkeit ist in der US-Gesellschaft ist vom amerikanischen Communication Business offensichtlich sehr viel weiter vorangetrieben worden, als dies in der Bundesrepublik bislang der Fall ist. Um es ganz klar herauszuarbeiten, könnte man überspitzt ausgedrückt wie folgt formulieren: Die US-Medienkonzerne haben einen qualitativen Sprung gemacht, den Sprung in die Erfindung der Wirklichkeit, während ARD, ZDF immer noch in einem bloßen Reagieren auf Reportieren von Wirklichkeit verhaftet sind. Aktiengesellschaft. Dieses Projekt basiert auf der Grundannahme, dass es in der BRD einschließlich West-Berlins in der überschaubaren Zukunft auch nach erfolgter Einführung der neuen Medien kein wirklich freies Fernsehen geben wird. Wie bereits bei den verschiedenen Modellversuchen vorexerziert, werden Anstalten für Kabelkommunikation oder wie immer sie heißen mögen, die Trägerschaft übernehmen und so für staatliche Kontrolle sorgen. Daraus muss der Schluss gezogen werden, dass es im bundesdeutschen Fernsehen auch in der Zukunft keine erotischen, keine pornografischen Programme geben wird. Diese Marktlücke wird weiterhin Film-, AV- und Videoproduzenten sowie deren Distributeuren überlassen bleiben. Hält man sich vor Augen, dass in den rund 22 Millionen bundesdeutscher Fernsehhaushalte erst circa 3,3 Millionen Videogeräte stehen, also bisher lediglich eine Marktdurchdringung von 15% erreicht ist, dann wird schlagartig deutlich, dass hier in den nächsten Jahren enorme Absatzchancen wahrzunehmen sein werden. Das Tier mit den drei Rücken. Alexander Kerkovius hat sich beim Einzug des Instituts in das ehemalige Fabrikgebäude in der Beringstraße einen großen Arbeitsraum gesichert, der direkt an Kaltenbrunners Büro angrenzt. Genauer, zwischen beiden Arbeitszimmern befindet sich lediglich ein kleines Vorzimmer, in dem Tina Schneider residiert, die gemeinsame Sekretärin der beiden Männer. Kerkovius, ehemaliger Spiegelredakteur, ist das alter Ego Kaltenbrunners, zu Ende Denker und Ghostwriter, Schlusskontrolle, Schlussredaktion für alles, was Kaltenbrunner schreibt. Die beiden Arbeitssüchtigen verbindet eine intensive, symbiotische Beziehung, in der Arbeit und Privatleben nahtlos ineinander übergehen. Die Einheit Kaltenbrunner-Kerkovius wird nicht zuletzt zusammengehalten von einer stabilen Lochschwagerschaft, einer Ménage à trois mit der gemeinsamen Sekretärin, die das Ausmaß ihrer Stabilität zum Teil der Tatsache verdankt, dass Kaltenbrunner die Generosität seiner rechten Hand nur an den Wochenenden in Anspruch nimmt. Diese Regelung ist auch Tina Schneider sehr recht. Unter der Woche wäre ihr die Doppelbelastung zu viel. Solchermaßen bis in das Intimste hinein miteinander vernetzt, stellen die beiden Männer eine echte Mehrzweckwaffe im ökonomischen Verdrängungswettbewerb dar. Sie sind gewissermaßen eine Art modifizierter Schweizer Degen. Um die Metaphorik zu strapazieren, wenn in Kaltenbrunners Kopf, in Kaltenbrunners Eingeweiden die Ideen zum Fötus heranwachsen, dann ist Kerkovius der Geburtshelfer. Kaltenbrunner schreibt Tagebuch, Kerkovius redigiert es. Kaltenbrunner sondert unstrukturierte Gefühlsregungen ab, diffuse mentale Impulse. Kerkovius macht Gedanken daraus. Hier ist eine echte Männerfreundschaft zu besichtigen, sorgsam lässig gestylt nach Mustern aus Zigarettenreklamen der späten 50er, der frühen 60er Jahre. Kaltenbrunner und Kerkovius, das ist der alte Golddollar-Touch. die frühe Oberstolzhaltung mit Eleganz und Ironie ins Akademische gehoben. Wobei immer klar ist, wer die Zigarette hält und wer das Feuer gibt. Ankermann, Ankerfrau. Die außerordentliche Ausweitung der Sendezeit der News-Programme kann sicherlich als das hervorstechendste Merkmal des gegenwärtigen US-amerikanischen Fernsehens betrachtet werden. In diesem Erfolg, der inzwischen dazu geführt hat, dass die Werbeblöcke in diesen Sendungen zu den begehrtesten und teuersten gehören, manifestiert sich, dass die Art und Weise, wie die Nachrichten von den amerikanischen Fernsehgesellschaften aufbereitet und verkauft werden, bei den TV-Verbrauchern ankommt. Hier liegt unseres Erachtens für ein bundesdeutsches Verlegerfernsehen der Angelpunkt, die Konkurrenz von ARD und ZDF auszuhebeln. Dazu ist es notwendig, bei der US-Programmanalyse ins Detail zu gehen. Wie sehen die amerikanischen News-Sendungen aus? Auffällig ist zuerst einmal, dass es keine gut geölten Ablesemaschinen vom Typ Köpke gibt. Amerikanische Nachrichten werden anders präsentiert. Lockerer, leichter, sozusagen aus dem Handgelenk. In den US-News treten Menschen auf. Mitteilungsbedürftige, kontaktfreudige Sendermenschen, die den Empfängermenschen auf der anderen Seite, vor den Bildschirmen zu Hause, Geschichten erzählen. Die ihnen mitteilen, was vor sich geht in der Welt. Der wichtigste dieser Sendermenschen ist die Anchorperson, der Ankermann, die Ankerfrau, die die Funktion haben, die langen, teilweise bis zu 2 Stunden laufenden Sendungen, in denen eine Vielzahl von Reportern und Interviewern auftritt, zusammenzuhalten. Anchorman, Anchorwoman. Das sind echte TV-Personalities, reife Menschen im besten Alter, die von den Zuschauern bewundert und geliebt werden, weil sie gleichzeitig klug und bescheiden, souverän und völlig natürlich auftreten. The Video Rush. Video ist zurzeit Gedankenstrich trotz Wirtschaftskrise, trotz Arbeitslosigkeit Gedankenstrich, eine beinahe explodierende Wachstumsbranche. Wurden in den vergangenen Jahren per Anno lediglich 100 bis 200.000 Geräte verkauft, so waren es allein im letzten Jahr bereits mehr als 1 Million Rekorder. Für das nächste und die darauf folgenden Jahre rechnen die Hersteller mit noch höheren Absatzzahlen. Alle diese Geräte, die demnächst in den Wohnzimmern stehen werden, müssen mit Kassetten gefüttert werden. Wer auf erotische, auf pornografische Programme aus ist, dem ist mit leer nicht gedient. Gedankenstrich. Das staatlich reglementierte Fernsehen sendet nichts, was eine Aufzeichnung wert wäre. Eine wachsende Zahl von Videoverbrauchern hat daraus bereits die Konsequenz gezogen. Circa 15% aller Leihkassetten, sind Bildträger mit erotisch-pornografischem Inhalt. Auszüge aus Kaltenbrunners Tagebuch 2. Unterlassungsgehilfe. Ich finde es von Jahr zu Jahr schwieriger, Entscheidungen zu treffen. Quäle mich mit jedem auch dem kleinsten und geringfügigsten Entscheidungsprozess wahnsinnig ab. Stundenlang, tagelang, wenn so viel Zeit zur Verfügung steht. Manchmal muss ich 10 Minuten lang nachdenken, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Entschlüsse verwerfen, bevor ich fähig bin, telefonisch eine einfache Terminabsprache mit einem Kunden zu treffen. Diese Entschlussschwäche schlägt bis in die banalsten Alltagshandlungen durch. Sie geht inzwischen so weit, dass ich manchmal fürchte, über kurz oder lang zu Handlungen überhaupt nicht mehr fähig zu sein. Nur noch zu Unterlassungen. Wirklichkeitsspiele. Wie sehen die Inhalte der amerikanischen News-Sendungen aus? Woran könnte ein bundesdeutsches Privatfernsehen sich orientieren? Die sogenannte große Politik hat durchaus ihren Platz. Von Isolationismus kann keine Rede sein. Trotzdem addiert man die Sendeminuten, dann dominieren die Lokalnachrichten, die Human Touch, die Human Interest Stories. Um ein anschauliches Beispiel zu verwenden, die amerikanischen Nachrichtenprogramme entsprechen im Vergleich mit unseren Zeitungen eher deren letzten als den ersten Seiten. Eingedenk der Konkurrenzsituation lässt sich damit für ein kommerzielles deutsches Fernsehen durchaus eine Marktstrategie entwickeln. Der Bundesverband der Zeitungs- und Zeitschriftenverleger wäre gut beraten, einer überregionalen Auseinandersetzung mit den etablierten Konkurrenzkanälen aus dem Wege zu gehen. Sehr viel erfolgsversprechender dürfte es sein, im lokalen und regionalen Bereich anzusetzen, dort, wo ARD, ZDF das deutlich vorhandene Zuschauerinteresse, die tiefen Interviews belegen dies, noch nicht einmal wahrgenommen haben. Berichte aus der Region, aus dem lokalen Bereich, aus der unmittelbaren Lebensumgebung. Das ist es, was die amerikanischen Newsprogramme so erfolgreich verkaufen. Worin liegt das Geheimnis ihres Erfolges? In der gekonnten Fiktionalisierung der Wirklichkeit. US-News, da werden keine trockenen Fakten vermittelt. Da sind spannende, aufregende Wirklichkeitsgeschichten zu erleben, ein neues Genre, Reality Fiction, Wirklichkeitsspiele. Kosmetische Operation. Ein Stockwerk tiefer. Direkt unter Kaltenbrunner sitzt Peter Machno, ehemaliger Westagent des Staatssicherheitsdienstes der Deutschen Demokratischen Republik. Machno ist abgesprungen und hat in Pullach ausgepackt. Seit 9 Wochen lebt er unter neuem Namen und mit neuem Gesicht in der Bahnhofstraße in Hamburg-Blankenese. Als Thomas Kettler arbeitet er seit dem 1. Juli für Kaltenbrunners Institut für Markt- und Produktstudien. Seine Funktion: Sicherheitsbeauftragter, Werkschutz. Die Beretta in seiner Schreibtischschublade dient vorläufig eher seiner persönlichen Sicherheit, seinem Schutz als dem des Betriebs, für den eine einzige Beretta im Ernstfall viel zu wenig wäre. Machno Kettler plant bereits die Anschaffung von 6 Maschinenpistolen vom Typ Heckler und Koch. Der Institutsleiter und sein Sicherheitsbeauftragter kennen sich seit ihrer Kindheit, seit gemeinsamen Volksschultagen in Königs Wusterhausen. Kaltenbrunner, der sich im April 1961 an der Ostberliner Humboldt-Universität immatrikuliert hat und 4 Monate später mit der S-Bahn in den amerikanischen Sektor umgesiedelt ist, genau Kaltenbrunner fühlt sich sentimental bewegt, als Machno sich bei ihm meldet. Sie tauschen Kindheitserinnerungen an die späten 40er, die frühen 50er, an ihre Jahre bei den jungen Pionieren aus. In Kaltenbrunners Kopf ist das eine Zeit, als die Sommer noch Sommer waren. 27 Grad im Schatten, blank gefegter, blau gefegter Himmel. Ein Tag wie der andere. Kein Regen, keine Wolken. Kaltenbrunner sieht in Machnos Auftauchen eine mögliche positive Koinzidenz. Außerdem hat er das Gefühl, dass er Machno brauchen kann. In dieser Phase der rapiden Expansion, in der das Institut sich befindet. Machno Kettler nimmt das Angebot sofort an. Vor Vertragsabschluss arbeiten die beiden eine präzise Arbeitsplatzbeschreibung aus. Danach hat Kettler eine detaillierte Studie zur passiven und aktiven Sicherheit der Institutsgebäude auszuarbeiten, sämtliche Mitarbeiter in einem rotierenden Kurssystem in Judo-Karate zu schulen, ein Dossier aller Angestellten anzulegen, streng geheim, nur Kettler und Kaltenbrunner zugänglich, in Krisensituationen über Kaltenbrunners persönliche Sicherheit zu wachen, etc., etc. Tiefenpsychologische Intensivinterviews, die mit insgesamt 19 Ausleihern, 12 männlich, 7 weiblich, von erotisch-pornografischen Kassetten durchgeführt werden konnten, lassen erkennen, dass die überwiegende Mehrheit der Verbraucher mit dem Angebot bei weitem nicht zufrieden ist. Bemängelt wird vor allem die simple und primitive Machart, die harmlose Dramaturgie, die immer noch eher am Schulmädchenreport orientiert ist, als an den klassischen Meisterwerken der erotischen Literatur. Ganz allgemein wurde erkennbar, dass ein sehr viel höherer Marktanteil zu erzielen wäre, wenn der Qualitätsstandard gesteigert werden könnte. Ein Befragter gab seiner Verwunderung darüber Ausdruck, dass keiner der etablierten Autoren, keiner der inzwischen doch sogar international erfolgreichen bundesdeutschen Regisseure, bundesdeutschen Regisseure auf diesem Gebiet aktiv sei, dass stattdessen immer wieder die gleichen missmutig-depressiven Problemfilme, die grauen Romane, die niemand mehr lesen wolle, produziert werden. Der erotische Markt wird Beate Use überlassen, äußerte dieser Befragte im Wortlaut. Und das verstehe ich nicht. Auszüge aus Kaltenbrunners Tagebuch 3. Identitätsstabilisierung. Ich spüre jeden Montagmorgen wahnsinnige Schwierigkeiten, mich wieder einzuklinken in den Fortgang der Büroereignisse. Das, was ich in der Vorwoche geschrieben habe, erscheint mir sehr fremd. Als hätte ich es noch nie gelesen. Als hätte das alles ein anderer geschrieben. Wenn das Institut nicht mein Leben wäre, würde ich aufstehen, den Raum verlassen und weit weggehen. Während ich mich langsam wieder einlese in diese Studien, die ich verfasse, diese Expertisen für Betreiber überflüssiger Fernsehprogramme, frage ich mich, ob wirklich ich derjenige bin, der das geschrieben hat. Frage ich mich, wer ich bin. Doppelte Buchführung 1. Auf beiden Schultern. Kettler legt 2 Dossiers an, 1 im Betrieb, 1 zu Hause. 1 für Kaltenbrunner, 1 für sich selbst, für alle Fälle und weil man nie weiß. Kettler hat so lange auf beiden Schultern getragen, dass es habituell geworden ist. Er fühlt sich einseitig belastet, wenn er von seiner Gewohnheit der doppelten Buchführung abweicht. Wenn abends sexuell nichts anliegt, setzt Kettler sich an seinen Schreibtisch in der Bahnhofsstraße, um die Beobachtung, die er tagsüber angestellt hat, schriftlich zu fixieren. Zum Stichwort Kaltenbrunner hat er folgende Notizen in seine lose Blattsammlung aufgenommen. Erscheint jeden Morgen gegen 10 im Büro, arbeitet ohne Pause und mit großer Intensität bis ca. 14 Uhr. Ist dann eine Kleinigkeit, montags, mittwochs und freitags, beziehungsweise fährt zum Mittagessen nach Hause in sein Apartment an der Elbchaussee. Dienstags und donnerstags. Die zweite Arbeitsphase dauert dann meist bis 20 Uhr, manchmal länger, 21 Uhr, 22 Uhr. Hat offenbar einen Dreh gefunden mit weniger Befragungsaufwand, weniger Zeit- und Interviewer-Aufwand, ein Mehr an Marktdaten zu erheben. Verbraucht dafür allerdings auch mehr von seiner persönlichen Zeit. Der neue Hedonismus. Die Untersuchungsergebnisse zeigen klar und deutlich, dass die Zeit und der Videomarkt reif sind für einen neuen medial vermittelten Hedonismus. Das Projekt Die Insel der Freiheit, IDF, sieht vor, von der Regierung in Athen ein griechisches Island zu erwerben, das groß genug ist, mehreren hundert erotischen Aussteigern, erotischen Auswanderern eine neue Heimat zu werden. Der Blick, neue Heimat zu werden. Der Blick auf ähnliche gescheiterte Projekte macht klar, dass es einmal in der Ägäis angekommen, nicht darum gehen kann, Bohnen zu graben und Tomaten zu pflanzen, die sich später nicht absetzen lassen. Die sexuelle Avantgarde, die sich für ein neues Leben auf der Insel der Freiheit entschließt, wird sich nicht aus Kältetechnikern und Gewerbeschullehrerinnen zusammensetzen können, die davon träumen, mediterrane Ökobauern zu werden. Nein, hier werden andere Qualifikationen und Aspirationen gefragt und erforderlich sein. Ein hoher Prozentsatz der Auswanderer, diejenigen, die vor den EB-Kameras zu agieren haben werden, muss Telegenität, Attraktivität, ein interessantes Gesicht und einen gut gewachsenen Körper mitbringen. Bei Kameraleuten, Autoren, Dramaturgen und Regisseuren wird es darauf weniger ankommen. Sie sollten sich durch eine umfassende Kenntnis der erotischen Kunst und Literatur auszeichnen. Wie jede Marktinnovation ist das ganze Unternehmen von seinem Ende her, von seinen Absatzmöglichkeiten zu durchdenken und zu konzipieren. Regenfreie Zone, Hamburg. Im Grunde genommen ist es die Gottesrolle, die Kaltenbrunner anstrebt, was die Wechselbeziehung zwischen ihm und dem Wetter angeht. Die Chefposition. Er hat alles getan, was erforderlich war, um eine Stellung zu erreichen, in der ihn niemand mehr herumkommandieren kann. Er hat sich selbstständig gemacht. Er hat sich nach 10-jähriger Ehe scheiden lassen. Das Wetter ist der einzige Faktor, der außerhalb seiner Kontrolle liegt. K. träumt von einer auf Helgoland stationierten Hubschrauberflotte, die mit Silberjodidkanonen ausgerüstet ist und von ihm per Funk gegen jedes herannahende Tiefdruckgebiet eingesetzt werden kann. Auf diese Weise würden die mit Silberjodid beschossenen Wolken sich über der deutschen Bucht ausregnen und Hamburg praktisch zu einer regenfreien Zone machen. Selbstverständlich müssten gelegentliche Tiefdruckausläufer durchgelassen werden, um einer Versteppung der Hansestadt vorzubeugen. Kaltenbrunner würde hier seinen Terminkalender walten lassen. Wenn er sich in Rom oder in Amsterdam aufhielte, könnte es in Hamburg gern regnen. Kaltenbrunner hat Nationalökonomie studiert. Er käme nie auf den Gedanken, Hamburg-Altona aus dem Festlandsgefüge herauszutrennen und mit Hilfe von Hochseeschleppern auf eine Position im Mittelmeer zu verschieben, etwa zwischen Sizilien und der Insel Lampedusa. K. kann rechnen. Die horrenden Kosten würden ihn immer zurückschrecken lassen vor einer solchen radikalen Lösung, obwohl sie ihm im Grunde genommen näher läge. Kaltenbrunner ist Realökonom. Er setzt auf eine Flotte Chinook CH-47, Silberjodid und neue Technologien, wie zum Beispiel die Wolkenmühle. Der dreckige kleine Alltagsfilm. Der vierte, der Verlegerkanal, wird sich dann erfolgreich durchsetzen, wenn er anderes, aufregenderes bietet als ARD, ZDF. Nachrichten, die an den Nerv gehen, an die Wurzel. Nachrichten, die unmittelbar betreffen. In die der Zuschauer als Handelnder, als Akteur eingreifen kann. Hier kommt auch nicht zuletzt der Kostenfaktor ganz wesentlich mit in Betracht. Dramaturgisch gestaltete, dramatisch inszenierte Wirklichkeitsspiele, die mit 2-Mann-EB-Teams ins Programm gebracht werden können, werden immer sehr viel billiger sein in der Herstellung als das, was der schwerfällige, kostenintensive Fernsehspielapparat der öffentlich-rechtlichen Anstalten mit Stäben von 20 und mehr Mitarbeitern mit hochdotierten Starbesetzungen auf die Mattscheibe bringt. Der dreckige kleine Alltagsfilm, das ist die große Chance der neuen Nachrichten in diesem Land. Auszüge aus Kaltenbrunners Tagebuch 4. Die 7-Uhr-Angst. Erwache seit 3-4 Wochen jeden Morgen in einem Zustand intensiver Angst. Fühle mich, als würde ich aus der Sicherheit des Schlafs hinaus katapultiert in die Kälte eines völlig ungewissen Vaters. Herzschmerzen. Da ziehen welche an meinem Herzen. Sie reißen daran, sie schlagen Flöcke hindurch, als, als wollten sie es wie eine Zeltleinwand, wie ein Überzelt mit Heringen auf einen nadelübersäten Waldboden festmachen. Während ich gepeinigt daliege und mir vergeblich wünsche, sofort aufstehen zu können, fallen mir Traumreste ein. Ich bin gepfählt worden, kurz vor dem Erwachen. Einen Pfahl hat man mir von oben in den Nacken getrieben, um mir die Wirbelsäule zu spalten, einen zweiten von vorne in den Penis. Ich liege da, unfähig aufzustehen. Die Traumangst überschwemmt meinen ganzen Körper. Radio Luxemburg. Die in diesem Exposé ausgebreiteten Gedankengänge wollen nicht als fertiges Resultat verstanden werden, sondern lediglich als erstes explorierendes Umkreisen eines Großprojekts, dessen vielfältige Möglichkeiten in einem Marketingplanspiel durchdacht werden sollten, bevor konkrete Einzelstudien zur Prüfung der Realisierungschancen durchgeführt werden. Beginnen wir mit der Produktion und der Produktform. Auch wenn in erster Linie auf den Verkauf und den Verleih von Videokassetten abgezielt wird, sollten andere Vertriebsformen bzw. Vertriebswege nicht von vornherein außer Acht gelassen werden. Aufmerksamkeit verdient vor allem das Satellitenfernsehen. Für diesen Fall wäre zu prüfen, ob es nicht ratsam wäre, auf die Produktform Serie zu rekurrieren. Eine regelmäßige Ausstrahlung von anderthalb Stunden vorgetäuschter Live-Berichterstattung von der Insel der Freiheit jeden Freitagabend um 22 Uhr mit einer Wiederholung am Samstag zur gleichen Zeit sowie einem zweiten Replay am Dienstag um 21 Uhr erscheint einerseits gut angepasst an die Coitus-Gewohnheiten und Frequenzen der bundesdeutschen Fernsehverbraucher, eröffnet diesen andererseits die Möglichkeit, sich durch die Konstanz der Konsumtion ganz und gar als Teil der großen, lebensfrohen Inselfamilie zu fühlen. Der Riss geht mitten durch den Menschen, Kaltenbrunner. Von der Insel der Freiheit. K. träumt von der Insel Sizilien. Wenn er die beiden Marketing-Szenarios fertiggestellt hat, an denen er zurzeit arbeitet, will er mit Alex und Tina die Autostrada del Sol hinunterfahren bis nach Neapel und dort die Tirrenia-Fähre nehmen nach Palermo. Jedenfalls hat er sich das vorgenommen. Es vergeht kein Tag, an dem er nicht mindestens einmal kurz davor ist, Abstand zu nehmen von diesem Vorhaben. Er hat Angst vor der Mafia. Er hat Angst, die komplizierte Beziehung mit Tina und Alex auf einer solchen Reise aus dem wohltemperierten Gleichgewicht zu bringen. Er hat Angst, das Institut zu verlassen, die Stadt Hamburg zu verlassen. Angst vor einem Verkehrsunfall. Er hat Angst, dass es seine Arbeitssucht ist, die sich an den Schreibtisch klammert. Angst, bald den Zustand der Anhedonie, der völligen Genussunfähigkeit zu erreichen, wenn das so weitergeht. Kaltenbrunner hat Angst davor, dass der Verlegerverband sein neues Nachrichtenkonzept ablehnt. Angst davor, das Insel der Freiheit-Projekt selbst zu realisieren. Angst vor Kreditaufnahme und Verschuldung. Angst, bald nur noch aus einer Klaviatur von Ängsten zu bestehen. Kerkovius hat ihm sein zunehmend häufigeres Träumen von Spitzengegenständen als mögliches Indiz tiefsitzender Kastrationsangst gedeutet. Jetzt will K. nach Sizilien und alle Bücher mitnehmen, die es zu diesem Thema zu lesen gibt. Gleichzeitig wieder in Hamburg bleiben, kein Buch lesen, weiterarbeiten, alle Ängste verdrängen. Der Riss geht mitten durch den Menschen Kaltenbrunner. Die Grenze zum Wahnsinn ist kaum noch breiter als der Mittelstreifen der Autobahn. Sah gestern Abend im Fernsehen plus minus eine Figur, mit der ich 1968 an der Harvard Business School studiert habe. Wir waren im 68er Jahrgang die beiden einzigen Deutschen an der HBS. Mittlerweile Monetarist geworden, strukturpolitischer Berater des Bundeswirtschaftsministers. Faselte was von einer angeblich kurativen Wirkung der Politik des knappen Geldes. Ich habe den Apparat ausgeschaltet, eine Flasche Frascati aufgemacht und bin hier auf die Veranda gegangen. Die Elbe lag im gleißenden Licht eines unverschämt runden Vollmonds. Die Wolkendecke, die den ganzen Tag über der Stadt gelegen hatte, war nicht nur aufgebrochen, sie war völlig verschwunden. Nachts scheinen hier stundenlang die Sterne. Nur die Sonne scheint hier nie. Es war warm, fast übertrieben warm. Eine dieser späten Augustnächte, die einen schmerzhaft daran erinnern, dass der Sommer schon wieder vorübergeht. Hatte wieder einmal entsetzliche Sehnsucht nach M. Hätte beinahe angefangen, wie ein Hund den Mond anzuheulen. Versuchte mir Trost zuzusprechen mit einem Zitat, das mir oft geholfen hat. Für jedes verbesserte Symptom verschlimmert sich ein anderes. Sagte mir den Satz so lange auf, trieb ihn so lange halblaut über meine Lippen, bis er ausfranste, sich in Unkenntlichkeit auflöste. Die vierte Dimension. Abschließend sei noch einmal verdeutlichend darauf hingewiesen, dass der vierte Kanal unbedingt eine aktiv-innovative Programmpolitik betreiben muss, wenn er am Markt reüssieren will. Das Verlegerfernsehen kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Bedürfnisse der bundesdeutschen Fernsehverbraucher nur sehr schwer analytisch zu durchdringen sind. Punkt. Einer extrem stark ausgeprägten Haltung der Sättigung, einem überdrüssigen Genug davon, in Anführungszeichen, korrespondiert einerseits eine vage, frei flottierende Neugier auf das goldene Kabelzeitalter mit 12, 24, 48 oder gar noch mehr verschiedenen Programmen, andererseits eine weltabgewandte elektronische Eremitenattitüde, die davon träumt, sich mit Hilfe von Videokassetten ein eigenes Programm zusammenzustellen, um sich auf diese Weise wasserdicht von der immer beängstigenderen, immer bedrängenderen Realität abzuschotten. Doppelte Buchführung 3, Cherchez la femme. Hinter Kars Nachmittagen zu Hause steckt, wie zu erwarten gewesen, eine Frau. Konnte mit Hilfe von 3 mikrominiaturisierten Sendermikrofonen und versteckte Observation ermitteln, dass jeden Dienstag, jeden Donnerstag zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr eine etwa 30 Jahre alte Blondine einen schwarzen Golf vor Kaltenbrunners Haus abstellt. Wenn K. eintrifft, hat sie bereits im Esszimmer den Tisch gedeckt und in der Küche einen Teil der Vorbereitungen getroffen. Meistens kocht Kaltenbrunner, gelegentlich auch die Frau, die er abwechselnd Inga, Nana und Yam Yam nennt. Nach dem Essen verlangt die Frau regelmäßig, dass er sie beim Wasserlassen zusehen lässt. K. lehnt erst ab, um ihr voyeuristisches Bedürfnis dann doch widerstrebend zu befriedigen. Offenbar handelt es sich hier um eine Art Ritual, das die Frau sehr zu erregen scheint. Wie die Nachforschungen ergaben, handelt es sich bei ihr um Inga Bauer, verheiratet mit Wolfgang Bauer, Pressesprecher eines internationalen Tabakkonzerns. Kaltenbrunner und Inga B. scheinen seit mehreren Jahren liiert zu sein. Die Beziehung ist offenbar strikt begrenzt auf die Treffen in Kars Apartment, auf die Nachmittagsstunden von 13.45 Uhr bis 16.45 Uhr. Nach dem Pinkelritual scheint Nana B. sich für K. auszuziehen, Striptease-mäßig. Anschließend vögeln die beiden, wobei sie einander mit erstaunlicher Offenheit ihre geheimen, perversen Sexualfantasien offenbaren. K. beschreibt Yam Yam, wie er sie während des Koitus nennt, andere Frauen, mit denen er schlafen möchte. Mädchen, die er auf der Straße gesehen hat, im Fernsehen, im Kino, in erotischen Magazinen. Er fordert Inga B. auf, ihm diese Frauen zuzuführen. Sie verspricht, die Mädchen für ihn einzufangen, mit Netzen, mit Lassos, mit Handschellen. Ich bringe sie dir, gefesselt und gebunden, stöhnt sie. Zum Ausgleich muss Kaltenbrunner sich immer wieder verpflichten, ihren Mann zu ficken, von hinten, mitten auf dem Jungfernstieg, in schwarzer Ledermontur, während sie gelangweilt zuschaut, beiden Männern abwechselnd die Peitsche gebend oder ihnen mit spitzen Fingernägeln die Eier massierend. Ich liebe meinen neuen Toyota. Die Insel Amore Libertad wird beispielsweise groß genug sein müssen, dass man auf ihr Auto fahren kann. Im ersten Jahr werden vielleicht alle Darsteller einen Toyota fahren. Eventuell wird es sogar Außenwerbung geben auf Amore Libertad. Große Fotoplakate mit dem Slogan I'm in love with my new Toyota. Die Inselbewohner können Cola trinken und Bacardi, Beck's Bier und Wodka Smirnoff, Pernod, Campari, Black and White. Sie könnten essen, was aus ihrem Kühlschrank aus deutschen Landen frisch auf den Tisch kommt. Auszüge aus Kaltenbrunners Tagebuch 6. Wolkenkuckucksheim. Ich beschäftige mich jetzt seit Tagen mit der Idee der Wolkenmühle. Reiner Spieltrieb. Genieße es, etwas absolut Sinnloses zu tun. Mich in ein Projekt hinein zu fantasieren, das null Aussicht auf Realisierung hat. Man müsste eine Kette von Mühlen entlang der Nordseeküste positionieren, 20 bis 30 Seemeilen von den ostfriesischen, den nordfriesischen Inseln in mittlerer Wolkenhöhe. Diese Mühlen müssten die Wolkenformationen ansaugen und in ihrem Inneren nach dem Schredderprinzip zermahlen, gewissermaßen das Wasser aus den Wolken herausmelken. Jede Mühle könnte ihren Strombedarf mit Hilfe von Solarzellen selbst erzeugen. Das abgemolkene Regenwasser sollte mit Hilfe von Pipelines in die leeren Tanks der Supertanker gepumpt werden, die in Hamburg und in Rotterdam ihre Ölladungen aus dem Nahen und Mittleren Osten gelöscht haben. Dort könnte das Regenwasser im Idealfall zum gleichen Barrelpreis verkauft werden, den die IG-Staaten für das OPEC-Öl zahlen. Kaltenbrunners Dilemma. K. hat die Frau verlassen, die er liebte und die ihn liebte, weil diese Beziehung nur noch Sinn produzierte und kein Glück mehr. So kam es Kaltenbrunner jedenfalls vor, wenn er sich nach dem Beischlaf ebenso zerschlagen, ebenso nervös und unbefriedigt fühlte wie zuvor. Er erlebte keinen Orgasmus mehr, keinerlei Entgrenzung in der Vereinigung mit Monika Kaltenbrunner, geborene Wagner. Es war nur noch ein mechanisches Abspritzen auf Kopfbilder, kein Eintauchen in das ganz andere mehr. Keinerlei Verschwinden von Welt. Nachdem dieser Zustand mehrere Jahre angedauert hatte, trennte Klaus Kaltenbrunner sich von Monika Kaltenbrunner, weil sie ihn hinderte, Nebenbeziehungen einzugehen, neue Beziehungen einzugehen. Er wagte diesen Schritt erst, nachdem er sich zuvor sowohl ein Sicherheitsnetz geknüpft, Inga Bauer, als auch noch einen doppelten Boden unter die Füße geplankt hatte, das IFM mit Alexander Kerkovius und Tina Schneider. Kars Dilemma besteht darin, dass er immer noch den totalen Orgasmus sucht. Den Orgasmus von Körper, Hirn, Herz und Seele. Kino. Unterzieht man die vorliegenden im Angebot befindlichen Kassetten erotisch-pornografischen Inhalts einer kritisch sichtenden Betrachtung, dann fällt neben der bereits konstatierten Primitivität, Simplizität und Harmlosigkeit vor allem eines auf: ein unproduktiver Handlungsüberschuss, ein zu viel an leerlaufender, unsinnlicher Aktion, eine dramaturgische Aufgeregtheit, hinter der sensuelle Substanzlosigkeit, Leere vorscheint. Von fast allen diesen Produktionen könnte man sagen, weniger wäre mehr gewesen. Da wird eine hektische Nummer an die andere gereiht. Was fehlt, ist die echte, tief empfundene Emotion. Wenn es den Filmen von der Insel der Freiheit gelingt, das isolierte Kopfkino der Liebenden, die separiert ablaufenden Sexualfantasien unterschiedlichen Inhalts auf einem Film zu vereinigen, dann dürfte dem Projekt ein außerordentlicher Markterfolg beschert sein. Doppelte Buchführung 4, Realitätsverlust. K. scheint entschlossen, das Inselprojekt jetzt doch selbst verwirklichen zu wollen. Ursprünglich war ein Verkauf der Idee des kompletten Konzepts an Warner Communication Incorporated im Gespräch gewesen. Wie Kaltenbrunner neulich andeutete, träumt er davon, eine Art elektronischen Playboy zu produzieren, ein elektronisches Playgirl. Intelligente erotische Videokassetten, ein Videoprogramm für sie und für ihn. K. textet, K. sammelt schon Slogans, scheint sich in die große Unternehmerrolle hineinzuträumen als Motor, Producer, Controller des ganzen Projekts, leidet seinen Angaben zufolge schon lange darunter, immer nur den Part des konzeptiven Ideologen zu spielen, des Vordenkers, dessen Ideen dann von anderen in die Tat umgesetzt werden. Kaltenbrunner will jetzt Unternehmer werden, koste es, was es wolle. Beobachte in den letzten Wochen einen zunehmenden Realitätsverlust an K. Wirkt auf mich mehr und mehr wie ein Mann. Ein Mann, der dabei ist, einen großen Fehler zu machen. Scheint nicht zu sehen, dass es eine Sache ist, spekulative Marketingplanspiele zu entwickeln für Großkonzerne, eine andere, diese selbst in ökonomische Wirklichkeit umzusetzen. Auszüge aus Kaltenbrunners Tagebuch 7. Jus primi noctis. Hab manchmal das Gefühl, ich möchte alles hinschmeißen, alles sein lassen. Habe mich so sehr hineingesteigert in die Idee, das Inselprojekt selbst durchzuziehen, dass ich bis Mitternacht am Schreibtisch sitze, jeden Tag. Wenn ich dann aufstehe, um eine Flasche Wein aus dem Kühlschrank zu holen, wird mir schwindelig. Ich frage mich, weshalb ich es eigentlich auf mich nehmen will, ein derartiges Großprojekt zu realisieren. Um wirklich 16 Stunden Arbeit am Tag, bloß um meine sexuellen Mangelgefühle zu kompensieren. Immer das Bild vor Augen an jeder Frau, die Insel betritt, das Recht der ersten Nacht zu exekutieren. Ich habe in den letzten Tagen viel über Träume, über die Verwirklichung von Träumen nachgedacht. Macht einfach zu viel Arbeit. Die Kunst der Masturbation besteht darin, nie wirklich auf Verwirklichung abzuzielen. Nur im Traum hat man alles unter Kontrolle. Die Realität ist immer chaotisch. Ich weiß nicht, was uns diese übersteigerten Wünsche in den Kopf gebrannt hat. Dieses rücksichtslose Verlangen nach allem, nach mehr und mehr von was es gibt. Die 60er Jahre sind schuld. Das Kino ist schuld. Hollywood. Peter Hayworth, Marilyn Monroe. Brigitte Bardot. Jeanne Moreau. Die vierfarbigen Plakatwände sind schuld. Frank S. Thorn und sein Bär, die gedruckte grüne Frische der Reno, die überlebensgroßen irrigierten Brustwarzen der Modelle der Seife Fahr. Die Anzeigen in den Illustrierten sind schuld. Sie haben uns ein Leben vorgegaukelt, eine Welt, in der alles zu haben ist. Jetzt laufen wir durch diese Welt, durch dieses Leben. Kriegen immer zu wenig, immer zu wenig. Deshalb sehen wir so aus, wie wir aussehen. Schick und clever, kaltschnäuzig und gerissen, ein Rudel hungriger Wölfe, die nie genug kriegen. Jedes Mal, wenn ich zu einer Party eingeladen werde, auf der ich Leute wie mich selbst treffe, brauche ich sofort was zu trinken, um diese Begegnung zu ertragen. Wir sind alle so laut und verfressen und erfolgreich, dass es wirklich zum Kotzen ist. So werden wir auf der Insel der Freiheit in den Kneipen herumsitzen. Jeden Freitagabend, wenn abgedreht ist, braun gebrannt, laut, verfressen, erfolgreich und womöglich zu einem Überfluss auch noch sexuell befriedigt. Unerträgliche Vorstellung. Und wenn wir allein auf die Insel gehen, als Solipsist, als einsamer Masturbator, der seine Träume jeden Morgen ins Meer in die aufgehende Sonne spritzt. Der elektronische Playboy. Ein Hörspiel von Alfred Behrens. Es sprachen Heinz Bennent, Christian Brückner, Gisela Fritsch, Klaus Löwitsch und Otto Sander. Tontechnik Angelika May und Alfons Steffens. Assistenz Ludwig Schulz. Regie Alfred Behrens. Wir brachten innerhalb unserer Reihe Hörspielpreise als Übernahme eine Produktion des Senders Freies Berlin aus dem Jahr 1984.